Questcast Starfinder für Ehre und Aktienkurs. Und Mel schießt das jetzt raus, sagt, da hinten ist die Diplomatin Crash. Ich weiß genau, die wird gesucht. Die ist jede Menge Geld wert. Ihr wollt uns gar nicht haben. Wir sind überhaupt nichts wert. Die weiß nämlich schon, was Sache ist. Also, die versucht jetzt gerade eben offensichtlich ihren Arsch zu retten. Was passiert im Chat? Hey, lieber Chat, was passiert so? Hey, Chat, was genau? Danke für 10 Subs. Der Chat eskaliert. Oh, der Chat eskaliert vollkommen. Tick hält uns quasi im Sekundentakt. Schreibt uns, was abgeht. Häufig kann man, also viele Tippfehler, aber es steht in Caps geschrieben, wir wurden verraten. Die fährsten euch. Die May fährstet uns. Mhm. Crash in Gefahr, wir wurden verraten, die kommt zu euch. Hilfe. Ja. Super. Ist das so? Dass Crash das liest? Schnauft sie einmal aus und deaktiviert ihre beiden Armschilde wieder. Sie auch wieder mit einem Britzeln sich so zusammenfallen. Und meint dann zu euch, dann muss es wohl so sein. Und Ich stottere nur, weil ich so überfordert bin mit der Situation. Aber was passiert? Crash, was tust du? Ach, ich werde jetzt wohl euer Leben retten. Und sie tritt mit schweren, stampfenden Schritten, tritt sie raus. Leider Tal ist immer noch und Bob sind immer noch in einer Symbiose gefangen, aus der sie hoffentlich irgendwie aus dem Schlaf dann mal ausbrechen können. Aber leider auch da immer noch Tal. Und sie sabbern, ich weiß nicht, ob Androiden sabbern, aber das fehlt eigentlich nur noch. Bodensalat. Und Crash geht raus. Die Laderampe runter. Die beiden riesigen Pranken auch zur Seite gestreckt. Und die Alpha-Truppe immer noch ziemlich... also May versucht immer noch irgendwelche Details fallen zu lassen, aber die Aufmerksamkeit geht dann eigentlich so ziemlich von allen auf Crash und was du sehen kannst, Tick, ist die Drow ist äußerst amüsiert und meint dann zu der Gruppe, ein wunderbarer Tag ist das heute. Ich habe neue Sklaven dazu gewonnen. Ich habe diese ganze Kolonie mit eingenommen an hoffentlich fähigen Sklaven. Oder vielleicht, um ein paar Waffen auszutesten. Und sogar noch diese verdammte Weske auch noch einkassiert. Wo ich noch nicht genau weiß, werde ich sie zu Tode foltern oder werde ich sie teuer verkaufen. Das ist doch herrlich. Die da hinten, die geht nicht allzu ruppig mit ihr um. Vielleicht können wir sie noch als bessere Sklavin dann noch irgendwie finden. Die anderen, Betäubungsschuss, die können wir vielleicht noch gebrauchen. Kurze Frage an die Runde. Bevor diese Sänfte rausgetragen wurde, habe ich es richtig verstanden, dass da irgend so ein Hypergewehr irgendwo rausgefahren ist? Ja. Und wenn ja, oder eine Kanone? Ja, Hyperkanone. Hyperkanone. Ich hatte keinen besseren Namen. Wo kam die raus? Achso, die Hyperkanone. Das ist halt so, so eine breite Kanone, die oben aus so einem Turret aus dem Schiff oben rausgefahren ist in dem Moment. Mhm. Das heißt, die ist auch noch da. Also die kann man jetzt sehen und man kann auch... Passt halt zum Schiff, ne? Das sind halt, und zu dem, dass es halt Waffenhändler sind. Also wenn die was haben, dann sind es nicht Waffen. Bücher, sondern Waffen. Ja, auf einmal klingt Abhauen doch nicht so schlecht, oder? Ja, die Hälfte ist jetzt, ja. On Tour. Ja, nicht ganz. Ja, doch inzwischen, ja. Wie sollen wir das denn Tal erklären? Also jetzt mal ganz ehrlich. Einmal mit Profis arbeiten, ne? Scheiße, ja. Also, okay. Ganz kurz nur für Siren. Wir bleiben jetzt hier versteckt, logischerweise, oder? Würde ich sagen. Und hoffen, oder? Also, keine Ahnung. Oder also, ich finde dieses Turret halt super spannend, ne, wenn ich ehrlich bin. Also, wenn jetzt alle aus diesem Raumschiff raus sind, oder vielleicht nur zwei, drei Leute in dem Schiff drin sind, wenn jetzt die Ablenkung so groß ist durch Crash, dass das jemand da durchschleicht und dieses Turret nutzen könnte, um... Okay. Naja, gut, dann viel Spaß, Tick. Sarah fliegt dann schon mal weiter. Tick hat eine Nachricht in den Chat geschrieben. Oh, die muss vielleicht ich lesen. Will sie jemand vorlesen. Ja, okay, und Saren liest die Nachricht und verwirft das laut Gedachte mit dem Turret, obwohl er schon ein bisschen Bock hätte. Es wurde von Tick geschrieben, die wollten uns betäuben, startet das Schiff, ich komme zurück, wir müssen fliehen. Ich muss jetzt Crash zurücklassen, ey, das ist ja voll daneben. Also Team A bin ich ja voll dabei, ne, aber... Crash. Eieiei. Ich meine, ganz ehrlich, ich hatte am Anfang dieser Aufnahme, hatte ich noch so ein bisschen Gewissensbiss. Boah, wir haben ja vorher diskutiert, na, die kannst du nicht zurücklassen, ha. Berufs ne, Ehre und so ein Kram. Und jetzt denkst du ja auch, ja cool, erste Chance, plappern die alles aus. Was ist denn das? Aber auch nur wegen dem Patzer. Ich möchte noch mal sagen, das ist nur wegen dem Patzer passiert. Henrik, kein Mensch kriegt dich an den Patzer. Ich weiß nicht, wovon du redest. Das ist also... Warte, ich hab's aufgenommen. Nein. Ich muss noch mal kurz zurückblättern. Was war da noch mal? Ich muss noch mal genau wissen. Moment. Time out. Aber ich glaube, wo Mel geschlafen hatte und Fernsehen und so. Und ich kann mich daran erinnern, dass dann irgendwie das ihr dann so eine komische Geschichte erzählt habt und da war ein Patzer mit dabei. Und sie hat dann gesagt, falsch. Okay, cool. Das würde uns doch niemals passieren. Nein. Eure Würfel haben gar nicht eine 1, ne? Nee. Die fangen bei 20 an. Ja. Ich glaube sogar, dass das meine Schuld war. Ich glaube, ich habe zweimal gefehlt und zwar einmal, als ich versucht habe, den Fernseher leiser zu stellen. Ja, stimmt. Das war Nummer 1. Ja. Der wurde stattdessen sehr, sehr laut. Und das zweite Mal war, als ich diese super coole Geschichte über den Space Hamster, der ja eigentlich eine Gottheit ist, erzählt habe. Und für mich klang das sehr plausibel, aber offensichtlich sind da nicht alle so kulturell empfänglich und haben das als Lüge. Unser Kaffeemann also. Unser Kaffeemann. Der Kaffeecomputermann. Aber ne, aus Krisen Chancen nutzen, sagt man ja immer, ne? Ja. Manager. Kann ich das zum Manager mal sehen? So sollte die Folge heißen. Ja, oder? Ich nenne jetzt alle so. Eine Portion Manager Müsli, bitte. Zum Mitnehmen. Ja, also Tick hat so ein bisschen also Tunnelblick. So, sie hat nur gehört, die wollen uns als Sklaven halten und das geht mit ihrem Freiheits- und Individualitätsverständnis nicht einher. Und dann ist so dieses, ja gut, dann schleiche ich mich zurück und dann müssen wir irgendwie abhauen oder irgendwas. Also der Plan ist auch nicht ausgearbeitet, der ist auch nicht sonderlich elaboriert. Der ist Panikmodus. Ja, vor allem, also jetzt mal so ganz kurz, wer kann denn unser Raumschiff fliegen? Hallo, gute Nacht. Außer Bob. Saren hat nicht. Also Saren hat ein bisschen Bisken, okay, da war der Robot. Bisken. Ah, da war wieder. Ein bisschen. Saren hat ein bisschen Steuerungsgeschicklichkeit mit 4. Also fliegen geht, landen ist halt das Problem. Das braucht man. Ja, bis dahin ist Tal wieder warm. Sie alle weg. Von alleine, ne? Also wir kämen weg. Okay. Wie lange, ich bin jetzt selten Raumschiffe geflogen in meinem Leben bisher, wie lange braucht denn dieses Raumschiff, um zu starten, Henrik? Also so generell, jetzt mal einfach so ins Blaue gefragt, weil es mich interessiert. Also, wie lange? Ja, wir hatten kurz vorher auch mal erwähnt, dass die als Tal Messungen gemacht hatte, dass sie unter anderem auch gesehen hatte, dass die Engines halt irgendwie zu 70% oder irgendwie sowas hochgefahren sind. Das hatten wir mal erwähnt. Das ist natürlich, umso länger du auf so einem Eisplaneten bist, desto länger braucht das ja auch, um irgendwie die Engines vorzuheizen und zu starten und so. Also das wird jetzt nicht eine Sache von 2 Sekunden sein, aber vielleicht eine Minute oder sowas. Aber... Und merkt man das von außen, wenn man das startet? Also wie bei so einem Moped oder so, macht das dann so... Ja, die Engine schon. Die Engine schon in dem Moment, aber das ist halt... Mhm. Ja, wie so eine Katze schnurrt das dann. Es ist halt kein Stealth-Flieger. Es gibt bestimmt Flieger, die können lautlos starten und fliegen und sowas, aber das ist halt eher mehr so eine Transportbutze. Und können wir nach diesem Zwischenfall... die Türen verriegeln, geht das? Ja, das geht, klar. Das geht. Also auch kein... Habt ihr diese Ladeluke, die könnt ihr dann einfach wieder zumachen lassen und dann... Ja, klar. Und mal so ganz theoretisch gefragt, würde so eine Tür so eine Hyperkanone aushalten? Ganz theoretisch natürlich nur. Ohne irgendwelche Ideen zu liefern oder... Du kannst ja, also du kannst ja im Prinzip, hast du irgendwas, gibt es irgendwas wissenstechnisch? Steuerung? Naja, Technik. Technik wäre es dann im ersten. Du kannst natürlich dann mal überlegen, ob du irgendwie einen Technikwurf oder sowas machst, um das einzuschätzen. Ist ja klar. Ja, okay, dann würde ich das mal machen. Okay. 13. Okay, 16 plus 3. Oh. Die ist jetzt nicht das genaue Schiffmodell irgendwie bekannt oder sowas. Das wird wohl was von den Drow sein. Und die ist auch jetzt nicht genau die Hyperkanone irgendwie da bekannt, die da oben drauf ist. Aber sie ist sehr groß. Und sie ist halt, ich meine, das sind Waffenhändler. Die haben das Ding ja nicht umsonst irgendwie ausgefahren und so. Das hat sich zwar nicht bewegt oder sowas, aber das ist wohl schon auch irgendwie so eine Art schon fast Belagerungswaffe. Damit willst du dich schon nicht so anlegen. Vor allen Dingen, wenn du irgendwie ohne Schilde unterwegs bist. Okay. Als du dir das anguckst, Zeit geht natürlich ein bisschen weiter. Ne? Ich muss ja auch ein bisschen Druck hier machen bei euch, damit ihr euch hier nicht irgendwie die ganze Zeit intern absprecht. Ja. Crash geht. Das ist rundenbasiert hier. Ja, Kämpfe ist ja immer so ein Ding, weißt du, Kämpfe ist ja, ich versuche ja so einen Mittelweg auch so zu finden, dass wir trotzdem Bedrohungen aufbauen oder Gefahr, aber dass wir halt Kämpfe starr ja so ein bisschen vermeiden, weil ich glaube, das ist ja auch nicht das, worauf ihr euch jetzt so sehnt. Es wirkt auf jeden Fall nicht so, als ob ihr da gleich mit dem Messer da rausläuft. Vielleicht doch gleich. Crash geht an dir vorbei. Dein dritter Wurf hat ja auch nicht geklappt, Tick. Deswegen, Crash nimmt dich auf die Distanz wahr. Es ist ein Gerücht. Ich hab's aufgenommen. sag ich noch. Ich überleg gerade, also wenn Crash sich jetzt da wirklich opfert, wäre echt scheiße von uns, wenn wir den einfach so zurücklassen und sagen so, ja cool, dass du dabei warst, aber shit happens. Haben wir irgendwas dabei, womit wir sie dann theoretisch, falls sie jetzt mit dir abziehen, sie orten können? Könntest du ihr irgendwie noch was zuwerfen, Tick, wenn du schon da bist? Also ich habe folgendes im Inventar. Maden, Süßigkeiten, eine Dose, eine Manteltasche, Snacks, Bonbons, Kalomet, Pudelmütze, lange Unterhose, ein gedrehter Strohhalm, eine Handfeuerwaffe, eine Flasche, ein Schraubenschlüssel, Bücher, eine kleine Flöte und eine Stinkbombe. Okay. Ja, ist das Tick nicht ein Amstel? Ja, das ist ja ein Einstein. Du hast was vergessen. Hab ich? Ja. Was denn? Sag ich dir, ich denk mal nach, ja. Ich weiß noch. Was denn? Könnt ihr mich bitte aufklären? Ich hab. Oder hab ich was auf meinem. Du hattest doch noch wen gelootet. Achso, was hast du noch gemacht? Hä? Nein. Hast du nicht jemanden gelootet? Doch, ich meine schon, als. Oder? Was hast du im Kopf? Ich meine mich zu erinnern, dass. Ah, ich weiß nicht mehr genau, was das für ein Item war, aber war das nicht irgendwie, dass wir so, als wir abgehauen sind von der Station, da gab es ja die Schießerei und da lagen dann ja auch dann noch irgendwie Soldaten und ich habe so in Erinnerung, dass die da so im Vorbeigehen noch was aufgenommen hat. So ein Mantel war das doch, oder? Ja? Ja, waren das nicht sogar Granaten oder sowas? Moment. Tue ich mich gerade? Dann muss es aufgeschrieben haben. Also ich fühle da nicht so 100%. Ja, was ist denn mit deinem Terminal? Ja, das habe ich ja gerade schon gesagt, ne? Ja. Das wäre doch vielleicht eine. Meintest du das? Das ist ein digitales Gerät. Also das ist besser als eine Dose oder ein gedrehter Strohhalm. Ja, okay. Also das habe ich jetzt vorausgesetzt, dass ich das ja. Ne? Und meintest du das oder meintest du was anderes? Nee, ich hatte nicht noch was anderes im Kopf, nein. Okay. Ja, das habe ich nicht vorgelesen, weil ich es vorausgesetzt habe. Aber es steht hier. Guck. Ja. Terminal. Auf meinem übersichtlichen Zettel. Auf dem Bierdeckel. Vielleicht kannst du das noch irgendwie versuchen. Also ich würde das in den Chat schreiben. Ich schreibe es jetzt mal. Also ich sage es. Ich sage, Tick, kannst du versuchen, dein Terminal Crash zuzugeben? Zuzugeben? Ich bin aufgeregt. Da ist zu reichen. Ja. Ja, Tick nimmt es so aus der Tasche und guckt so drauf. Es ist halt so ein uralt Ding, ne? Es fällt auch auseinander und es hat auch kriegt nicht mal mehr Software-Updates. Also, das kann man vergessen. Hat auch noch einen Nokia-Klingelton. Ja. Ja, genau, hat auch noch einen Nokia-Klingelton. Kannst auch noch Snake drauf spielen, also diese Dinge. genau. Hat Crash, hat mich bemerkt, ne, hast du gesagt. Ja. Mhm. Die hat mich schon gesehen. Und ich gebe dem noch einen Kuss, so. Weil da sind halt einfach Erinnerungen dran. Ich sperre gewisse Ordner, dass man nicht drankommt. Und rolle das so durch den Schnee mit meinem kleinen Ärmchen. In der Hoffnung, dass mich das nicht verrät. Crash kommt näher. Und es ist nicht in dem Schnee nicht so sonderlich weit gekommen, aber sie macht es in einer möglichst unauffälligen Bewegung. Nimmt sie das irgendwie noch zwischen irgendwie die Krallen irgendwie nochmal? Kann es also von deiner Position in deiner Nähe hättest du es gesehen, aber die anderen vielleicht nicht? Auf jeden Fall hat sie trotzdem noch die Hände oben. Okay, also sie hat es aufgenommen. Ja. Dann streiche ich es durch und dann kann ich ab jetzt auch nicht mehr in dem Chat schreiben. Mhm. Genau. Okay. Und als sie. Saren hat bestimmt noch ein Ersatzgerät. Ja, aber Dick muss erstmal zurückkommen. Als sie deine Höhe erreicht, ungefähr, und du blinzelst, hast du sowas, was die anderen auch schon vorher hatten. Das, glaube ich, ist aber für dich, also ich glaube, du hattest noch nicht irgendwie das Gefühl, ich mach's zu kompliziert. Du hast eine Vision. In dem Moment, wo du deine Augen zu blinzelst, hast du nicht mehr das Gefühl, dass du in dieser eisigen Landschaft bist, sondern du bist gerade eben, also nicht du, sondern mit den Augen einer anderen, bist du in einem Raumschiff, was gerade eben auf einem Art Dschungelplaneten landet, auf einem kleinen Landepad, ziemlich umwuchert von Dschungelvegetation. Gutes Wetter, gute Sicht. Landest dieses kleine Schiff. Und dafür haben wir natürlich. Guck mal, habe ich hier auch ein kleines Raumschiff, was landet? Wahrscheinlich wieder nicht. Naja. Und das Raumschiff, wie gesagt, landet und du gehst von deiner Führungskabine, das ist halt ein Schiff, ein völlig anderes auch, ein viel kleineres auch, irgendwie so ein 1-2-3-Personen-Shuttle irgendwie, was innen drinne ziemlich schön ausstaffiert ist mit bequemen Möbeln und mit Sitzgelegenheiten. Und in einer Sitzgelegenheit ist irgendwie ein Teeset und schönes Holz, schönes Dschungelholz irgendwie, was auch noch mit verbaut wurde. Und du gehst raus und du schaust dann noch auf einen sehr dichten Dschungel, der nur mit mehreren Lichtern nochmal irgendwie abgesichert ist. Und es könnte auch so ein Force-Field drumherum sein, der irgendwie die Flora und Fauna abwenden soll. Und das Gefühl macht sich breit von Heimat, von endlich wieder zu Hause. Und du steuerst eine größere Hütte an, die mit mehreren Hütten irgendwie so miteinander verbunden ist, aber dort trotzdem eine Einheit irgendwie bildet. In einer lehmbraunen Farbe. Vorne sind auch ein paar Kräuter angelegt, du siehst ein Kräuterbeet. Und es riecht etwas würzig-süßlich in der Luft. Auch was du so kennst und wofür du auch diesen Planeten sehr wertschätzt. Und du öffnest die Tür zu deiner Wohnung und schnaufst aus und rufst: Ich bin wieder da. Aber es antwortet keiner. Und du trittst etwas weiter hinein und siehst dort um eine Ecke, siehst du eine blutende Vesk regungslos dort liegen, und aus einer Reflexhandlung rollst du dich zur Seite und ein Blaster trifft dort die Wand, wo vorher dein Kopf war. Du kreist dir geistesgegenwärtig nach dem Abrollen an die Handgelenke und fährst deine Verteidigungswaffen aus. Zwei blau knisternde Energieschilder und wehrst weitere Schüsse ab und versuchst dich langsam nach vorne irgendwie zu bewegen. Ein bisschen dolle laut, naja, aber ihr wisst, was ich meine. Und du bewegst dich immer weiter nach vorne, wehrst links und rechts irgendwie Schüsse ab, also mit deiner linken und mit deiner rechten, und hörst dann auch noch so ein Pin irgendwie, so ein Pling von so einer Granate, die dann auch zu dir geschleudert wird. Und du nimmst nur noch mehr Geschwindigkeit auf, stürmst nach vorne mit den beiden Energieschäden und kannst dann eine Person mit im Lauf mit aufnehmen. Die Granate hinter dir gibt eine Explosion ab, die den Raum hinter dir in Schutt und Asche liegen und wahrscheinlich auch, was da auch zurückblieb an der Vesk, die dort lag. Und du hast in dem Moment in deinen beiden Pranken eine recht feine Figur in einer Art, würde ich vielleicht sagen, Lederrüstung. Irgendwas, was dich halt irgendwie leise und was dich schützt, aber was dich trotzdem womit du dich noch gut bewegen kannst, womit du dich gut tarnen kannst, auch in einem dunklen Farbe angelegt, und drückst diese Person gegen eine Wand. Du schäumst. Wirklich Schaum kommt dir aus deinem Maul heraus, und du hältst dieses fragile Wesen in deinen Pranken, an die Wand gedrückt. Und das Wesen lacht und spricht zu dir: Du bist Diplomatin, du wirst mich nicht töten. Du bist Diplomatin. Und du fasst dann wieder an eine Seite und dann meinst du: Ich werde dich vielleicht nicht töten, aber ich kann dir ein weitaus schlimmeres Schicksal antun. Und dieses Schild gewinnt an Intensität. Du fängst an, diese Person mit deinen Schildern, mit deinen Schilden an die Wand zu drücken und willst nicht mehr damit aufhören. Du machst die Augen wieder zu und Crash geht an dir vorbei und du hast auch sogleich wieder diesen Wind, der dich echt schnell wieder rausholt aus dem Ganzen. Und Crash stapft dieser Gruppe entgegen. Die Soldaten sind sofort am Sichern. Auch inzwischen gehen Lichtblitze wieder los, was die anderen auch sehen. Diesmal kann ich ja ein bisschen leiser hier mal die Alpha-Truppe wird anscheinend mit Betäubungsgewehren niedergestreckt. Ein Gikt versucht noch irgendwie aufzumucken, wird aber dann auch niedergeschossen von mehreren Betäubungsblastern. Du, Tick, würdest zumindest vermuten, dass es Betäubungsblaster sind, weil ansonsten wären die wahrscheinlich jetzt auseinandergefallen, aber die fallen einfach nur zu Boden. Und Crash. Wer ist denn schon getroffen? Es werden jetzt schon getroffen Gigt auf jeden Fall und Stogek. Mel noch nicht und Kali auch noch nicht. Kleine Izuki. Mhm. Ja, bei Stogek macht es mir nicht so viel aus, ehrlich gesagt. Und ich fixiere Mel in der Hoffnung, dass es vielleicht nicht nur ein Betäubungsgewehr ist. Aber die nächsten. Die hat uns verraten. Cold. Und die nächsten Schüsse treffen die anderen. Und auch diese fallen einfach leblos auf den Boden. Klang aber jetzt schon ein bisschen endgültiger, so vom Klang her. Ja, schon ein bisschen fies, ne? Aber es war ein Betäubungsgewehr. Peng. Und Crash okay. lässt sich einfangen. Bekommt irgendwie so Handschellen irgendwie um die Arme und die und Straw wird sichtlich erfreut und die Alpha-Truppe wird gerade eben eingeladen und wirklich auch von den Soldaten in das Fahrzeug inzwischen eingeladen. Crash allerdings soll mit vorne in diese Sänfte mit rein erstmal. Und ist im Endbegriff, das zu tun. Wie sieht es aus bei Tick? Wie sieht es aus bei den anderen? Ihr habt halt nur die Schüsse gehört oder das, was halt irgendwie mal. Ja. Ihr habt was. Nee, geschrieben wurde ja nichts mehr. Ihr habt ja nur noch die Schüsse gehört. Mhm. Stimmt. Das Terminal ist ja jetzt auch weg. Ja, ja. Beachtet irgendjemand unser Schiff? Von während diese ganze Szenerie passiert? Ach, die Aufmerksamkeit ist da nicht mehr, nee. Okay. Ich krabbel langsam wieder in Richtung Schiff. Und guck immer mal so zurück. Ich sehe gerade so den Schnee so leicht sich erheben. So immer. Genau. Weiß, als würde sich da was durchgraben. Wie im Comic. Ja. Die Aufmerksamkeit ist nicht mehr auf die oder das Schiff, weil die werden ja gerade eingeladen und es wird auch irgendwie, einer wirft irgendwie so eine Art Brandgranate irgendwie. Ach komm, ich habe das Geräusch vorhin abgewürgt, jetzt kann ich es mir auch nochmal ganz anhören. Wirft so eine Brandgranate irgendwie in diese Siedlung. Wo habe ich es denn jetzt? Oh nein! Ich glaube, ich habe das. Mist. Naja, ihr aber wisst schon. Wirft nur so eine Brandgranate rein, die mit einer Explosion irgendwie losgeht. Und du kannst zurückrobben. Aber mal ganz kurz, ist Brandgranate nicht ganz schön kontraproduktiv, wenn der Blutsbruder kein Feuer mag? Naja, in dieser Anlage da, das ist ja ein bisschen weiter. Ach so. Okay. Ja, ich krabbel zurück. Ach so, ja dann. Ah, dann hat sie es erledigt, ne? Ein paar Sekunden vorher, was machen die anderen beiden? Ja, also naja, rausgehe ich nicht, ich bleib drin. gerade so Schüsse gefallen sind und wäre jetzt ein bisschen doof, wenn wir jetzt da irgendwie uns zu erkennen geben. Also ich bleib drin und versuche irgendwie mich so neben Tal, versuche immer so zu gucken, ob Tal langsam wieder wach wird, weil mich das alles ein bisschen stresst, auch jetzt mit dem Wegfliegen. Ja. Ja. Saren hat seine Laserpistole halt irgendwie so griffbereit oder hat sie schon in der Hand und hat sich so neben der Tür. Also ich stelle mir das so vor, dass du halt da diesen Ladebereich hast und dann sind wir da ja irgendwie an so einem Fenster. Und ich stelle mir so vor, dass da irgendwie eine Möglichkeit ist, sich so anzulehnen, so in Deckung zu gehen, aber trotzdem so die Laderampe oder wie man das auch immer nennen mag, zu beäugen, in der Hoffnung zu sehen, dass da irgendwie Tick reinkommt, aber auch nur Tick reinkommt. Und was dann vielleicht danach kommt, muss man dann mal gucken. Aber Saren hält sich auf jeden Fall für alle Eventualitäten bereit und denkt gar nicht so weit, dass da jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich habe mir gerade eine Rettungsaktion. Ich habe mir nur nochmal den Plan aufgemacht. Also du müsstest quasi wieder den ganzen Flur entlang an der Küche vorbei, an den Klos vorbei und so, damit du in diesem Hauptfrachtraum kommst, um das dann zu sehen. Du müsstest mindestens, sage ich mal, ne, das war ja so ein längerer... Ist aber nicht wild. Also du könntest jetzt die 10 Schritte gehen und dann könntest du von da auch rausgucken, wenn du zumindest sicher gehen willst. Ja komm, dann nehme ich jetzt die... Dann nimmt er die 10 Schritte noch, um genau diesen Weg hinter sich zu lassen und auch genau das einsehen zu können, weil er schon nach den Chatnachrichten damit rechnet, dass Tick zurückkommt und die Wahrscheinlichkeit, dass man da eine Konfrontation mit der im Grunde schon in der Überzahl befindlichen Gegner, haben wir keine Chance. Also wir können im Grunde nur fliehen und im Grunde war das ja auch jetzt von Crash mehr oder weniger ein Geschenk, dass sie sich sozusagen für uns geopfert hat. Und das jetzt irgendwie aufs Spiel zu setzen und irgendwie auch noch gefangen zu werden, so haben wir vielleicht theoretisch die Chance, sie nochmal irgendwie zu retten. Wie auch immer das sich bewerkstelligen lassen würde, aber soweit Jesus Crash. Ja. Was geopfert? Der Chat. Ich finde, wir arbeiten uns ganz gut mit dem Chat ein. Ich glaube, wir können mal irgendwann eine Live-Session machen. Dann können wir auch immer auf dem Chat reden. Ich lade euch gerne ein. Oder mal Screenshots zur Verfügung stellen. Ja! Gerne. Wenn ihr damit okay seid. Ja, klar. Na klar. Ich habe jetzt so viel erzählt. Im Grunde läuft Saren halt zum Hangar und macht sich bereit und hofft aufs Beste. So. Okay. Ja. Und dort stolpert Tick gerade eben rein, sehr durch Eis und Schnee bedeckt, immer noch. Aber ja, sie stolpert gerade eben rein, die Ladeluke, alleine. Ja, sie schüttelt sich so den Schnee vom Mantel und macht so die Öhrchen. Macht so den Schnee von den Öhrchen. Und was ist passiert, Tick? Was ist passiert? Wir haben ja nichts gesehen, wir haben ja nur gehört. Die haben, dieses Ding, dieses, und da war dann die Frau mit, die hatte, und die haben Crash, die haben alle erschossen, die sind alle tot, Tot? Die sind alle und die haben Crash und die haben, und mehr kriegt sie nicht raus. Die Hangartür oder diese Ladeluke, die ist jetzt noch geöffnet, ne? Ist noch geöffnet. Wie groß ist die? Also wenn ich die jetzt zumachen lasse, hört man da jetzt so richtig laut und da sieht man, dass das Ding hochfährt oder ist das schon was man machen kann, ohne da jetzt unnötig Aufmerksamkeit zu bekommen? Ich gebe dir mal ein Beispiel, wie laut das wäre. Wäre wahrscheinlich doch ein bisschen doll lauter. Also so laut husten überdeckt es jetzt nicht. Und das wäre auch... ja, huste doch mal. Gute Idee. Aber sie haben die Tür nicht gehört. Okay. Da wir jetzt alle wieder zusammen sind, Saren kann ja so ein bisschen fliegen. Und ich glaube, solange sich jetzt keiner direkt an der Türöffnung stellt, kann man das Raumschiff wahrscheinlich auch starten, während die Tür auf ist, solange man nicht, sagen wir mal, die Atmosphäre des Planeten verlässt. Das heißt, man könnte so, wenn man eine gewisse Höhe erreicht hat, dann noch die Tür zumachen, weil die hat ja keinen Gegendruck oder sowas. Jetzt höre ich schon so die Experten für sowas. Die Raumschiff-Nerds. Ja, ich habe keine Ahnung. Kannst auch mit aber wir müssen Tür Tal sichern. Genau, ich habe es auch gerade gedacht. Haben wir das Tal rausrollt? Vielleicht, ja, oder einfach so, so eine Wegfahrsperre oder sowas. Ja gut, aber das ist ja bei der Tür auch immer eine andere Sache. Da ist es ja eher so ein Kofferraum wahrscheinlich. Oder ist die Tür vorne? Ich habe das Schiff nicht mehr so auf. Ich teile euch gerade nochmal. Ich teile euch das einfach nochmal. Ich weiß auch nicht, wo genau Tal steht. Ob sie an der Tür stand, wie lang das Kabel ist, ob das einfach rausgeht, wenn es mal wackelt oder. Also nochmal, um das so begreifbar zu machen. Das Schiff ist ja, hat eine ganz große, ist ja ein Transporter. Das heißt, das hat so ein Hauptteil, da kannst du halt die ganzen Waren platzieren und du kannst halt Stockwerke hochgehen über so eine Treppe. Und ihr seid ja im mittleren Teil und also ihr geht die Wendeltreppe einmal hoch, nachdem ihr da, wo die Waren normalerweise stehen. Und dann habt ihr ja die Möglichkeit. Dann gibt es ja da die Toiletten, dann gibt es ja die Küche, dann gab es ja irgendwie so einen Aufenthaltsraum, wo irgendwie Fernsehen geguckt werden kann. Und dahinter dann noch, da habt ihr gepennt, weil ihr da auch das Fenster ja hattet, für euch, ne, die, da wo die 5 ist, Forward Hold. Und da hattet ihr eure Baracken aufgebaut. Okay, das heißt, ich versuche trotzdem irgendwie gerade zu verstehen, wo da eine Tür sein könnte, die Tick benutzt hat. Ja, beim Lower Deck, ihr habt da ja bei ganz rechts, da ist ja, du siehst ja auch dieses Graue, das muss ja irgendwie aufgehen, du musst ja irgendwie Waren rauskriegen aus diesem riesigen Raum. Da ist ja dann dementsprechend das. Okay, ich habe das so ein bisschen wie bei anderen Raumschiffen, dass das hinten so aufgeht und dann sozusagen man zwischen die Antriebe sozusagen die Öffnung des Raumschiffes hat mir vorgestellt. Das wäre dann nur gar kein Problem, weil das würde ja vorausfliegen, dann egal sein wahrscheinlich. Egal. Ich würd mich wieder sozusagen den anderen wie nennt man das? Ich richte mich den anderen. Nee. Zuwenden? Ich drehe mich zu den anderen. Zuwenden! Schönes Wort. Boah, Post-Covid-Brain. zuwenden, genau. Und Saren sagt dann, okay, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir provozieren einen Kampf, den wir mit Sicherheit verlieren, oder wir machen erstmal das, was Crash gesagt hat. Wir versuchen hier wegzukommen und überlegen uns dann, wie wir wie wir ihr vielleicht helfen können. Wir haben keine Chance. Crashs Opfer wäre umsonst gewesen und wir sollten das tun. Auf jeden Fall. Wir haben immerhin die Gewissheit, dass Crash das Terminal besitzt. Wir können hoffentlich mit ihr kommunizieren. Hat sie schon was geschrieben? Nein. Würdet ihr euch um Tal kümmern? Ich würde mich um das Schiff kümmern und schnellst versuchen, hier wegzukommen. Schaffst du das, Sarah? Das werden wir sehen. Brauchst du? Starten ist nicht das Thema. Das Landen wird ein anderes Problem darstellen, aber wir werden sehen. Ich bin technisch nicht sehr bewandert, aber wäre es möglich, Bob dafür anzuzapfen? Ich möchte nicht Tal gefährden. Ich würde es nicht versuchen, nein. Also wenn man irgendwas Kleines reparieren muss oder zum Reinkrabbeln, aber ich muss erstmal meine Pfoten auftauen. Ja, ich würde dich mal so nehmen und so ein bisschen so an dir reiben, dich so ein bisschen wärmen und würde das Eis so aus dem Fell so ein bisschen ziehen. Das hast du gut gemacht. Ey. Wie Stress immer. So in so ein Handtuch einwickeln und dann so über den Kopf rubbeln. Ja, wie so ein Burrito, so ein Katzenburrito, wenn man die so einwickelt, das mache ich auch mit dir. Und sage dir, wie toll du das alles gemacht hast. Während ihr euch Zusammentreffen hier wieder feiert, indem ihr euch aufwärmt, sind anscheinend die potenziellen Sklaven alle eingepackt und ihr hört, wie sich gerade eben auch deren Ladeklappe auch wieder schließt. Und es kann nicht lange dauern und dann fliegt das Raumschiff anscheinend wieder weg. Von der Geräuschkulisse zu. So, dann brauchen wir auch nicht. Dann müssen wir ja auch nicht jetzt unnötig Aufmerksamkeit irgendwie auf uns ziehen, sondern stellen uns weiterhin nicht existent. Dass die nicht in das Raumschiff geguckt haben, was da steht? Also, oder? Also jetzt mal kurz Sie sind Meta-Ebene, ne? Ja. Wenn die doch so viele Sklaven wie möglich wollen oder noch irgendwie halt, suchen. Vielleicht dachten sie, es gibt nur das Alpha-Team und halt aber, Crash. Und, aber was? Mel hat ja verraten, ne? Hat ja gesagt, die sind da. Hat sie die? Ich dachte, das sind die. Nur Crash, hatte ich eigentlich jetzt so verstanden. Aber ich jetzt auch so verstanden. Was? Ja. Ja. Also ich meine, wenn die zufrieden sind, bin ich auch zufrieden. Ne? Also, ich beschwere mich nicht. Nee, ach, alles gut gelaufen. Aber das nehmen wir auch so wahr. Wir nehmen alle jetzt wahr, dass die sich abflugbereit machen. Und wir können auch sehen, dass da niemand mehr irgendwie außerhalb sich befindet. Nö, das kannst du nicht sehen. Mhm. Nö. Achso, das kann ich nicht sehen. Ach Mann, wenn man Bob mal gebrauchen könnte. Oh nein, Bob muss ja total auflösen. Irgendwas ist auch immer. Ja, Mann. Wir befinden uns ja weiterhin noch da. Ich hätte jetzt sonst, wenn diese neue Information nicht gekommen wäre, wäre ich jetzt schnurstracks zum Cockpit gelaufen und hätte dann zumindest mal geschaut, dass ich das überblicke und mal schaue, kann ich das Ding jetzt ohne weiteres starten? Ist es überhaupt flugbereit? Müsste man da vielleicht noch irgendwas nachfüllen? Wie auch immer. Ich würde das trotzdem machen, einfach vorbereitend, auch wenn ich jetzt vielleicht höre, okay, da passiert draußen was, aber offensichtlich ist jetzt niemand Tick gefolgt und naja, das Schiff ist jetzt auch nicht so super klein, das heißt, wenn wir hören, dass da jemand reinkommt, die sind ja nicht sofort in dem Raum und sehen uns instant, also das heißt nö. Dann gehe ich jetzt erstmal zum Cockpit, also Saren geht zum Cockpit und auf dem Weg dahin zieht er praktisch seinen portablen Coffee Maker, packt da so ein Magazin feines Beans rein und lässt dann da halt das Gerät so seine Trinkportionen sozusagen vorbereiten. Und auf dem Weg zum Cockpit zieht er sich sozusagen seinen Shot rein. Was auch immer das für Bohnen waren. Gute Bohnen, das ist harte Zeug. Die guten Bohnen vom Markt. Bohnen. Hilft auf jeden Fall gegen die Kälte, die in dieses Raumschiff versucht reinzukriegen. Also Tick lässt sich trocken rubbeln. Ja, ich rubbel fest. Und guckt Wäscher an mit großen Augen und sagt: Was machen wir jetzt? Wir versuchen Crash und vielleicht die anderen. Ich gucke so ein bisschen genervt. Wir versuchen sie zu finden und zu helfen. Was ist, wenn dieses Monster Crash auch frisst? Hab keine Angst. Ich glaube nicht, dass das Monster Crash. Crash ist viel größer. Das geht gar nicht. Ich versuche so ein bisschen, ich so oft, aber. Ich habe keine Angst. Es wird alles gut. Habt ihr vielleicht noch irgendwie ein Ersatzterminal für mich? Saren hat gesagt, er hat noch eins übrig. Er kann es dir bestimmt später geben. Okay. Ja. Saren ist oben im Cockpit und du siehst lauter, siehst, dass das Raumschiff halt ganz klar von da auch gesteuert wird. Es wird ja auch wahrscheinlich, ich weiß nicht, hast du schon mal einen Transporter gesteuert in der Vergangenheit? Also, wie ist das, wie würdest du das einschätzen? Auch in Hinblick auf deine Skills jetzt so, hast du schon mal sowas geflogen? Also im Hinblick so auf meinen Charakterbogen, sag ich mal, oder auf die Historie von Saren. Also er ist interessiert an Raumfahrt und hat auch, wie ich glaube ich auch in einer der ersten Folgen mal erzählt habe, grundsätzlich ist er auch so ein, ich will jetzt nicht sagen, dass er so der Ultra-Experte ist, aber er vielleicht erinnert man sich noch an seine Behausung. Er hat halt da riesen Computerterminals und Zeugs und er hat wohl da auch den ein oder anderen Raumschiff-Simulator auf seinem Rechner. und so Joysticks und was man da alles so braucht. Und in der Theorie er das bestimmt steuern, aber ne, so ein Simulator, ich bin ja jetzt auch kein Agrarexperte, wenn ich ein bisschen, ne? Ja, dann mach doch mal eine Steuerungsprobe. Entschuldigung. Ach du Scheiße. Ich mach meine Steuerung. Ich heute in meiner ersten Fahrstunde. 1-2-1, so wird's werden. Kann so ein Raumschiff abgewürgt werden, Jorne? Das werden wir jetzt feststellen. Die Kurbelung. Du musst die langsam kommen lassen. 12. Kein Backseat Driving. 12. Ich bin ja eh nicht da. Ich bin nur die Stimme in deinem Kopf. Das ist insgesamt eine 10. Ach du liebe Zeit. Und du versuchst dich an deine Flugsimulationsspiele zu erinnern und ja, bist ja mal geflogen und so und probierst und machst. Und irgendwie so recht funktioniert das alles nicht so einfach, wie du dir das vorgestellt hast. Du weißt nicht, ob du jetzt irgendwie ausgeschlossen bist oder sowas oder ob einfach falsche Grundkonfigurationen am Anfang gemacht wurden. Währenddessen kannst du aber von deiner Kuppel aus am besten sehen, die anderen hören das nur. Das andere Schiff setzt sich jetzt in Bewegung, aber vorher noch. Fängt es an, nicht die Hauptkanone, aber einer scheint sich noch mal den Spaß zu machen und noch mal auf euer Schiff zu schießen. Nein. Was mehrere Treffer übersieht, über das Raumschiff annehmen muss, weil ja auch Schilde nicht irgendwie an sind. Und das Schiff verschwindet am Space-Horizont. Also das ist doch jetzt unnötig. Das ist ja toll. Jetzt sitzen wir hier in der Kälte. Tick sagte, Kressa, was machst du? Wissa sagte, Kressa will rausgehen und uns retten. Tick sagte, die will uns als Sklaven. Tick sagte, TIK ist keine Eskalawin. Wissa sagte, bitte bleib versteckt. Tick sagte, die wollen uns betäuben. Tick sagte, startet das Schiff, ich komme zurück. Wir müssen fliehen. Wissa sagte, TIK, kannst du Kressa dein Terminal zuzugeben? Tick sagte, probiere es. This number has been disconnected. Hi, hier ist nochmal der Henrik nach der ersten Staffel Starfinder Questcast. Vielen Dank fürs Hören erstmal. Nur kurz nochmal für euch der Hinweis, wenn euch das gefallen hat, wäre cool, wenn ihr anderen davon erzählt, auf den Social-Media-Plattformen oder eurer Oma oder eurer Katze, was auch immer, wäre schön. Und ansonsten, wenn ihr gerne noch mehr Questcast gerne hättet, dann kein Problem, wir haben einen Discord-Server, da könnt ihr euch dazuschalten und Link ist in der Beschreibung, da mit den Leuten noch ein bisschen quatschen aus der Zuhörerschaft oder auch den Spielerinnen und Spielern natürlich und euch so ein bisschen austauschen, was denn da alles so vorgefallen ist im Abenteuer. Das war's von meiner Seite und viel Spaß beim nächsten Abenteuer auf Questcast. Dankeschön.